Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Predigtreihe mit Kanzlertausch, Energiesparmeister 2016 angelaufen und HSG Nienburg startet ins neue Jahr. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Bewegung Wir haben es satt protestiert morgen in Berlin gegen die moderne, konventionelle Landwirtschaft. In Anlehnung daran haben Landwirte die Gegenaktion Wir machen euch satt gestartet. Ziel ist die vorurteilsfreie Betrachtung moderner Landwirtschaft und eine sachliche Diskussion. Unter dem Motto Frag doch mal den Landwirt, redet mit uns statt über uns, wollen Landwirte mit den Verbrauchern ins Gespräch kommen. Landwirte aus der Mittelweserregion stehen morgen ab 9.30 Uhr in der Nienburger Langenstraße Rede und Antwort. Am Sonntag beginnt im Kirchenkreis Stolzenau eine Predigtreihe mit Kanzlertausch. Angelehnt an das Themenjahr Reformation und die eine Welt der evangelischen Kirche Deutschland dreht sich der Inhalt um das Motto Mein Lied von Gott. Diese Woche wird es in 6 verschiedenen Kirchen um Lieder aus der ganzen Welt gehen, so Pastor Carsten Gelshorn aus Stolzenau. Diese Predigtreihe ist also begleitet von einem Kanzeltausch. Wir Pastoren machen das nicht nur in unseren eigenen Gemeinden, sondern wandern im Laufe der nächsten Wochen durch die verschiedenen Gemeinden unserer Mittelregion im Kirchenkreis Stolzenau-Loccum. Es machen jetzt am 17. Januar die Kirchengemeinden Steierberg mit, Schinner, Stolzenau, Radesdorf, Lese und jetzt eine Besonderheit auch in Landesbergen. Der ist dann aber um 17 Uhr mit Pastor Dreier. Der Schulwettbewerb Energiesparmeister 2016 ist angelaufen. Die besten Klimaschutzprojekte an Schulen werden vom Bundesumweltministerium ausgezeichnet. Mit ihren Projekten bewerben können sich Schüler und Lehrer aller Schultypen bundesweit bis zum 13. April 2016 einzeln oder als Team. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von insgesamt 50.000 Euro. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg startet am Samstag in das neue Jahr. In der Oberliga stehen die Nienburger Handballer aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Mit dem Nordheimer HC kommt der Tabellenzweite und somit ein starker Gegner in die heimische Mehrbachhalle. Trainer Dirk Pauling baut auf eine gute Defensive. Auf jeden Fall brauchen wir so eine Abwehr wie in Schaumburg in der zweiten Halbzeit, wo wir mit hoher Beinarbeit, mit viel Fleiß den Gegner unter Druck gesetzt haben. Und die spielen mehrere Abwehrvarianten. Die spielen eine offensive Deckung mit 6-0-Deckung, Manndeckung. Das wird also immer wieder, werden wir da vor neuen Aufgaben gestellt und das müssen wir möglichst gut lösen und dann werden wir auch im Angriff gute Situationen haben, um Tore zu erzielen. Beginn der Begegnung ist Samstagabend um 19 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.